Fritten Mude mit Raven gegen Deutschland. Der Indie Fresse Remix. Yeah. Wir machen weiter mit lokalen News. Was hast du denn da für uns, Linda? Ich habe von der AG 5 eine News, eine Neuigkeit, und zwar über extrem rechte Burschenschaft Germania als Dachverbandsvorsitz. Am vergangenen Wochenende übernahm auf dem Burschentag in Eisenach die Marburger Burschenschaft Germania den Vorsitz des Völkischen Dachverbandes der Burschenschaften, Deutsche Burschenschaft, DB. Die Germania Marburg wird von der lokalen Antifa-Gruppe 5 als neurechte Neonazi-Gruppierung mit Scharnierfunktionen in das nationalkonservative Spektrum von AfD bis CDU angesehen. Die Wahl eben dieser Burschenschaft zum DB-Vorsitz zeigt ein weiteres Mal, dass die deutsche Burschenschaft ein Verband von völkischen, nationalistischen bis hin zu neonazistischen Rechten ist. Die Burschenschaft Germania fällt seit mehreren Jahren durch Vortragsveranstaltungen mit Neonazis und Überschneidungen zur Kameradschaftsszene auf. Redner wie Pierre Krebs standen bei der Germania auf dem Programm, der sonst Inhalte für Rechtsrockkonzerte der Kameradschaftsszene stellt. Auch die Farben der Verbindung und Anspielungen auf faschistische Bildsprache in Werbematerialien lassen erahnen, um welchen Geisteskind es sich hierbei handelt. Antifaschisten veröffentlichten in den letzten Jahren Überschneidungen der Germania zur NPD, Junge Landsmannschaft Ostpreußen, neurechten Zeitungen und gemeinsame Aktivitäten mit Kameradschaftsaktivisten. Weiterhin wurde bekannt, dass ein Gutteil der Germania Marburg in der burschenschaftlichen Gemeinschaft, dem radikalsten Flügel der deutschen Burschenschaft, organisiert ist. Die Antifa-Gruppe 5 aus Marburg spricht sich für die Auflösung dieser unsäglichen Bünde aus und kündigt weiterhin Widerstand gegen die Burschenschaften der DB an. Auch die Stadt Marburg sollte die Vermietungspolitik ihrer Veranstaltungsräume genau überdenken, angesichts der 2014-2015 anstehenden Verbandstagungen der deutschen Burschenschaft in Marburg. Wow. Gut, eine weitere Pressemitteilung von der AG 5 behandelt die am Montag anstehende Verhandlung gegen die Störenfriede, rassistischen Störenfriede von Boratal. Kein Freispruch von Rassismus. In den frühen Morgenstunden des 12. Januar 2014 wurde eine Gruppenunterkunft für asylsuchende Menschen in Boratal angegriffen. Die vier Täter zertrümmerten dabei Fenster des Erdgeschosses und drangen anschließend gewaltsam in die Unterkunft ein. Dort traten sie Türen ein, bedrohten und beschimpften die BewohnerInnen. Noch am gleichen Tag gestanden die vier jungen Männer die Tat, für die sie sich am 23. Juni vor Gericht verantworten müssen. Sie gaben als Motiv Alkoholeinfluss und persönliche Probleme an. Angaben, denen die Polizei, Staatsschutz und Staatsanwaltschaft offensichtlich auf den Leim gegangen sind. Denn angeklagt sind die Täter lediglich für die Tatbestände des Hausfriedensbruchs und der Sachbeschädigung. Nicht aber für schweren Landfriedensbruch ohne den Zusatz einer politisch motivierten Straftat. Dies erscheint fadenscheinig, fiel doch einer der Täter bereits in Vergangenheit durch das Rufen verfassungsfeindlicher Parolen vor der Unterkunft auf. Allen vier Männern können Beziehungen in die extrem rechte Szene nachgewiesen werden. Auf die Täter hatten die BewohnerInnen des Dorfs aufmerksam gemacht, was eindeutig belegt, dass deren Gesinnung nicht völlig unbekannt zu sein scheint. Daher möchten wir diese Tat am Tag des Prozesses als das benennen, was sie ist: Rassismus. Der Fall in Wora ist in Deutschland kein Einzelfall. In den vergangenen Monaten kam es zu zahlreichen Übergriffen in allen Teilen des Landes, die an die Pogrome der frühen 90er Jahre erinnern. Dem Rechtsruck der diesjährigen Wahl zum Europaparlament, seiner menschenverachtenden Asylpolitik und den täglichen Anfeindungen gegen asylsuchende Menschen kann nicht einfach tatenlos hingenommen werden. Darum stehen wir für eine uneingeschränkte Solidarität mit den Betroffenen rassistischer Gewalt in Woratal und überall ein. Kein Freispruch für Rassismus. Die Solidaritätskundgebung findet am kommenden Montag, den 23.06. um 8.30 Uhr vor dem Amtsgericht Marburg statt. Kommt alle zahlreich. Eine weitere Veranstaltung, auf die wir gerne hinweisen, ist eine Fahrrad- und Inlineskate-Demo am 4. Juli. Die beginnt um 16 Uhr und wird von der Radikate und der Traumklinik Recht auf Stadtgruppe Marburg veranstaltet. Die Radikate dürften die meisten von euch kennen. Es ist die Fahrrad-Selbsthilfewerkstatt unterhalb der Biegenstraße in dem ehemaligen Fußgängertunnel. Und die ist, wie Ihnen jetzt zu Ohren gekommen ist, mit der Renovierung bzw. Neugestaltung der Biegenstraße arg von einer Schließung bedroht. Die soll versiegelt werden und genau dagegen wendet sich die Demo am 4. Juli. Die fährt unter anderem am Wagenplatz vorbei und wirft so einige Schlaglichter in die stadtgestalterischen Prozesse, die es zurzeit zu betrachten gibt und vor allem kritisch zu betrachten gilt. Mhm. Ja. Das war es erstmal mit den lokalen News. Wir sind gerade keine, ich habe gerade gar keinen Song mehr, fällt mir auf. Darum spiele ich jetzt einfach mal was nicht, zwar nicht antideutsch ist, immerhin brasilianisch und damit schon mal nicht deutsch. Gilberto Gil, Toda Menina Baiana. Ein brasilianischer Klassiker. Bossa Nova, hier geht's los.